Okay, so good morning. Einen schönen guten Morgen. Last week we were speaking about four things. Letzte Woche haben wir über vier Dinge gesprochen. Love the Lord your God with all your heart. Liebt den Herrn euren Gott von ganzem Herzen. Your soul. Mit der ganzen Seele. Your mind. Mit dem ganzen Verstand. And your strength. Und mit eurer Kraft. Which gives us four categories of our life. Und so haben wir da vier Kategorien für unser Leben. Four capacities. Vier Kapazitäten. Four intelligences. Auch vier Formen der Intelligenz. They've been put like this. SQ, EQ, IQ, and PQ. IQ und PQ. We've all heard about our IQ. Wir haben alle schon mal etwas gehört von dem IQ. People who are bosses of companies and directors. Leute, die Firmen führen oder deren Direktoren sind, have said that it's far more important to have a high EQ than it is an IQ. Die machen diese Feststellung, dass es wesentlich wichtiger ist, einen höheren EQ zu haben. Your EQ is your emotional capacity, your social capacity. Der EQ ist der emotionale Quotient, das ist praktisch die soziale Kapazität, die jemand hat. Many people have a high IQ. Viele Leute haben vielleicht einen hohen IQ, Intelligenzquotienten, extremely low EQ. Aber einen sehr niedrigen EQ. They can do things alone. Sie können Dinge alleine tun. They cannot work with people. Aber nicht mit Menschen zusammenarbeiten. They have a very low EQ. Dieser EQ ist sehr gering. Because each of these capacities can be looked at as a bank account. Denn jede dieser Kapazitäten kann betrachtet werden wie ein solches Bankkonto. With our IQ, we need to educate ourselves. Aber zum Beispiel für den IQ muss man sich ausbilden lassen, Unterricht with nehmen. EQ, aber der EQ, der emotionale Quotient, we need to open our eyes. Der öffnet unsere Augen. And realize that we are not the center of the universe. Wir müssen einfach unsere Augen offen haben dafür, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. And get off our ego trip. Und da wegkommen von unserem Ego-Trip. And realize that there's a lot of other people around. Erkennen, dass da viele Menschen um uns herum doch auch gibt. And life is more than just being selfish. Und das Leben ist mehr als einfach nur egoistisch zu sein. That there's a lot out there. Und da gibt es vieles, was da los ist da draußen. I don't have to have a scarcity mentality. Aber ich musste nicht so eine Knappheitsmentalität haben. But I can have a prosperity mentality. Sondern ich habe eher eine Mentalität, dass ich doch Wohlstand erreichen werde. If you win, I win. Denn wenn du dabei gewinnst, gewinne ich doch auch. If you win, I lose. Das hört nämlich nicht, dass wenn du vielleicht gewinnst, ich deswegen notwendigerweise verlieren müsste. Germany has a good economy, wenn Deutschland eine gute Wirtschaft hat, it's a win for us. Dann ist das auch für uns ein Gewinn. Nobody thinks, well, I just hope Germany crashes so we can do better. Und niemand denkt, ja, hoffentlich geht da Deutschland wirtschaftlich unter, dass es uns besser geht. If they win, we win. Wenn sie gewinnen, dann gewinnen wir dabei auch. EQ. Das ist EQ. When you bless somebody, wenn du jemanden segnest, when you have compassion for somebody, als EQ, wenn du ein Mitgefühl hast für jemanden, you're increasing your EQ. Dann wächst dein emotionaler Quotient. It's good to take a trip to Africa sometime. Es ist gut, einfach auch einmal nach Afrika zu gehen. I've met people in Liberia. Ich habe Leute in Liberia getroffen. They work in the field all day. Die arbeiten den ganzen Tag auf dem Feld. For 1.5 euros. Für 1.5 Euro. Second poorest country in the world. Das ist das zweitärmste Land in der Welt. And if the boss thinks you did not work hard enough. Und wenn vielleicht dein Arbeitgeber denkt, dass du nicht hart genug gearbeitet hast. He has no obligation to pay you. Dann hat er auch keine Verpflichtung, dir selbst diese 1,50 Euro zu zahlen. Sometimes you work the whole day. Das kann passieren, dass du den ganzen Tag arbeitest. And the boss says, I don't think you worked hard enough. Und der Arbeitgeber sagt, na, ich glaube nicht, dass du hier gut gearbeitet hast. So you don't get your 2 US dollars. Und dann kriegst du deine 2 US dollar nicht bezahlt. For working 9 to 10 hours in the sun. So hast du 9 bis 10 Stunden in der Sonne gearbeitet für nichts. Compassion. Mitgefühl. There's others in this world. That's our EQ. Es gibt auch noch andere in dieser Welt, und das ist unser EQ. To make a deposit in your EQ. Dass wir da einfach etwas hineinzahlen, etwas investieren in EQ. Do something good for somebody. Mach etwas Gutes für jemand anderen. When you see these people at the Billa. Wenn du Leute siehst, da zum Beispiel beim Billa. Who are unfortunate and they're trying to sell these newspapers that nobody buys. Die es in dem Moment vielleicht nicht so gut geht und sie versuchen, diese Zeitung zu verkaufen, die eigentlich niemand kaufen mag. Do something good for them. Tu ihnen etwas Gutes. Go in a store and buy them a sandwich. Geh einfach in den Laden und kaufe ihnen da vielleicht einfach ein Frühstück. And just come out, do something, invest in your EQ. Mach einfach etwas. Tu einfach in deinen EQ, den emotionalen Quotienten, after the service, investieren. Invest in your EQ and go to someone you don't know and say hello. Nach dem Gottesdienst investiere in dein EQ. Geh einfach auf jemanden zu, den du noch nicht kennst und sprich mit ihm. And then there's our PQ. Dann kommt der PQ, der physische Quotient. Our physical body. Das betrifft unseren Körper. We need to invest in it. Wir müssen auch in unseren Körper investieren. We need to eat right. Das richtige Essen. Exercise. Einfach ein bisschen Übung machen. Watch ein bisschen Sport. The things that we say. Auch auf die Dinge achten, die wir sagen. Watch our tongue. Unsere Zunge genau beachten. Because our tongue can poison our body. Denn unsere Zunge kann unseren right? Körper vergiften. But today I want to talk about our SQ. Aber heute möchte ich sprechen über unseren spirituellen That's our spiritual capacity. Das ist unsere geistliche Kapazität. That many people don't invest in. Dass diese geistliche Kapazität, in die viele Leute nicht hinein investieren. And you can be a fantastic athlete and win the gold medal. Du kannst ein fantastischer Sportler sein und vielleicht gar die Goldmedaille gewinnen. And have a good personality and be good in your EQ. Und vielleicht eine großartige Persönlichkeit haben und somit einfach großartig in deinen emotionalen Quotienten sein. And you can be educated and elevate your IQ. Und du bist sehr gebildet und da hast du auch einen hochstehenden IQ. But how's your SQ? Aber was ist mit deinem spirituellen Quotienten, SQ? That's your heart. Das ist dein Herz. What's in your heart? Was ist da in deinem Herzen? When you go to sleep at night, wenn du abends schlafen gehst, what's in the person behind the thoughts? Was ist da in dieser Person, die hinter diesen Gedanken steckt? When you say hello to somebody, wenn du da hallo zu jemandem sagst, you're saying hello, how are you? Hallo, nice to see you. Your mind is working. Da läuft etwas ab im Verstand. The IQ is working. Der IQ, der ist am Arbeiten. The EQ is working. Der EQ ist am Arbeiten. The handshake, the PQ is working. Die EQ funktioniert auch. But what's happening in the SQ? Was funktioniert im SQ? Try to observe it sometime. What's happening in the SQ? Versuche es zu beobachten, was ist da los im SQ? I can't wait until we finish this conversation. Ich kann nicht warten, bis wir fertig sind. Ridiculous in that shirt. Das ist so lächerlich. And it's so down deep that you don't even perceive it at times. Und das ist da so tief drin, dass es manchmal gar nicht wahrnimmt. So it's the basis of who we are, our heart. Das ist die Grundlage von dem, wer wir sind, unser Herz. And Jesus said, from the heart. Und Jesus sagt, aus dem Herzen heraus. Comes all the bad stuff. Da kommen all diese schlechten Dinge hervor. It's not what you eat. Da geht's nicht um das, was du isst vor der Hand. That makes you unclean. Was ich da vielleicht unrein machen könnte. It's what comes out of the heart. Vielmehr ist es das, was aus dem Herzen hervorkommt. And some of us never take time enough to reflect. Und einige von uns nehmen sich nicht die Zeit, einfach da einmal darüber nachzudenken. Our heart. Zu reflektieren, was im Herzen Our ist. Heart is pulling all the strings. Das Herz, es zieht an all den Fäden. IQ. IQ. EQ. EQ. PQ. IQ. PQ. PQ. EQ. EQ. EQ. And that's our life. Wait a minute. What about you? Was ist mit dir? Who? You? Na, du. What about me? Ich? IQ, EQ, PQ. EQ, that's me. Das bin ich, das No. Na. You, the SQ. Nein, das SQ. You. That's who God sees. Das ist das, was Gott sieht. He's not impressed by the IQ. Er ist nicht beeindruckt von dem IQ. He's not impressed by the EQ. Auch nicht von dem EQ. And he's surely not impressed by the PQ. Und er ist bestimmt nicht beeindruckt von dem PQ. When God was looking for a king, als Gott dann nach einem König schaute, he sent the prophet Samuel, da sandte er den Propheten Samuel, and he said, go to the house of Jesse. Und sagte, geh zu dem Hause Jesse. Because in his family I prepared myself a king. Denn in seiner Familie, da habe ich mir einen König vorbereitet. So Samuel came. Samuel kam. And when Samuel comes, that means you're in trouble. Und wenn Samuel kommt, denkt, wow, was ist da los? Because the prophet, when he comes on the job, it's like, what's going on here? And he speaks the truth. Ja, weil wenn der Prophet da praktisch hereinkommt, dann wird die Wahrheit gesprochen. Dann geht es zack, zack, zack, zack. Jesse's like, we did something wrong. Jesse denkt sich, wow, der Mann Gottes kommt, der Prophet. Was haben wir verkehrt gemacht? Samuel said, Samuel sagt etwas. Let me see your sons. Kleinen Moment, kann ich mal deine Söhne sehen? And they started from the oldest to the youngest. Und da gehen sie durch, vom Ältesten bis zum Jüngsten. And Samuel said to himself, und Samuel sagt, surely this is the king. Ja, schau, sure. Das ist der König sein. He looked at the PQ. Er schaut sure, auf den PQ. This is the king. Das ist der König. And the Lord said to him, it is not the king. Nein, das ist er nicht. I rejected him. Ich habe ihn abgelehnt. I considered him. Ich right? habe ihn. To reject him means that the Lord considered him. Dass er ihn abgelehnt hat, bedeutet auch, dass er zunächst einmal drüber nachgedacht hat. He considered him, but he said no. Er hat ihn erwogen, aber dann he looked at the next son, and maybe the next son was this like really happy guy. Like, that's the king. Das muss sein. Schau, wie der drauf ist. And God said, no, that's not the king either. Das ist er nicht. Auch nicht. And they went through seven sons. Und so gingen sie all diese sieben Söhne durch. And all seven, God said, no, that's not the one. Und zu allen von diesen sieben sagte Gott, das ist er nicht. And then he said, do you have any more sons? Hast du nicht noch einen hier? He says, yes, I have one. He's taking care of the sheep. Naja, da gibt's noch einen, aber der ist gerade bei den Schafen draußen. And he said, well, we're not going to sit down until he comes. Wir werden uns nicht hinsetzen, bis er nicht kommt. So they sent for him. Also lassen sie nach ihm senden. And David came in. Da kommt der David hinein. And the Lord said to Samuel, that's him. Und der Herr sagt zu Samuel, das ist er. I don't, and God said, I don't look on the outward. Und Gott sagt, ich schaue nicht auf das Äußere. I look at the heart. Ich schaue auf das Herz. Look at the heart. Ich schaue auf das Herz. Last week we talked about 1 Peter chapter 3 verse 15. Letzte Woche haben wir gesprochen über 1. Petrus Kapitel 3 Vers 15. The eyes of the Lord are watching. Die Augen des Herrn, sie beobachten. Over those who do right. Sie wachen über denen, die das Rechte tun. God wants to bless us. Gott möchte uns segnen. You know, we are so used to people watching us to catch us doing something wrong. Wir sind das so gewohnt, dass andere Leute auf uns schauen, ob wir da nicht was verkehrt machen. That's what it's like in the workplace. Und das ist vielleicht am Arbeitsplatz, da werden wir beobachtet. It's the industrial mindset. Dass du diese Gesinnung, die man so in der Wirtschaft hat. Catch someone doing something wrong. Na, schauen wir, ob wir jemanden finden, der was verkehrt macht. The boss walks in and everyone's like, get to work. Der Chef kommt rein und and the boss is looking. Okay. Ja, passt alles hier. No one doing anything wrong? Niemand, der was verkehrt macht? Okay, that's the way I like it. Ja, so passt es. I'll be back. Ich bin gleich wieder da. But the environment of grace, aber ein Umfeld der Gnade. And you study the Gospels. In dem Evangelium hat es begonnen. God wants to catch us doing something right. Gott möchte einfach sehen, wie wir etwas Gutes machen. It's right there. Du kannst the eyes sehen. Of the Lord. Die Augen des Herrn. Are watching. Sie achten darauf. To find someone doing something right. Dass sie da jemanden finden, der das Rechte tut. Imagine how your workplace would change, the whole atmosphere. Denk einmal drüber nach, wie dann das am Arbeitsplatz sich vielleicht anders ausschaut. Your office, your family. Im Büro, in der Familie. Your marriage. In der Ehe, plötzlich ganz anders. If suddenly you had what's called a paradigm shift. Wenn dann so etwas hättest wie einen Sinneswandel. Right, that's the Paradigmenwechsel, right? Einen Paradigmenwechsel. That's the modern word. Das ist das moderne Wort. For repentance. Für Reue. The old word repentance. Dieses alte Wort Buße. That we're all like, well, that's so religious. Oh man, das ist so religiös. Buße. Well, the modern word is paradigm shift. Das moderne Wort ist Paradigmenwechsel. Right? A change of mind, like. Einfach einen Sinneswandel. My perception shifts, like. Meine Wahrnehmung, die wechselt plötzlich. I didn't know that. Das habe ich nicht gewusst. I didn't know that. Das habe ich nicht gewusst. You make a judgment about somebody. Du tust vielleicht jemanden da richten. You say, look at this person. What are you depressed? Und die Person, schau dir die mal an. Das ist vielleicht deprimiert. I mean, you can't live life like that. So kann man doch dein Leben nicht leben. Schau dich mal an. Well, normally I'm not like this. Normalerweise bin ich nicht so. But my mom just died this morning. Aber meine Mutter, die starb heute früh. Oh. You see, the O is the paradigm shift. Dieses O, plötzlich wechselt da die Sichtweise. Means I had the wrong perception. Bedeutet, ich habe da die falsche Brille aufgehabt. Oh, right, the wrong eyeglasses. Oh. Now I see the situation differently. Jetzt sehe ich das ganz anders. Oh. God wants to catch us doing something right. Gott möchte uns einfach antreffen, wie wir etwas richtig machen. He's not looking to catch us doing something wrong. Er schaut nicht da und sagt, na, wo machen Sie was verkehrt? I was talking about last week being an Obi. Letzte Woche sprach ich darüber, beim Obi zu sein. Coming to the cash register. Dann komme ich zur Kasse. And then, you know, not deciding not to buy something. Aber plötzlich entschließe ich mich, vielleicht etwas nicht zu kaufen. So, what do you do? Was macht man jetzt? Do the right thing. Mach das, was recht ist. You mean what? Na, was meinst du hier? Take it back. Bring es wieder zurück. I just leave it here. Na, ich kann es auch hier liegen lassen. The Lord's watching. Der Herr, er schaut zu. He wants to catch you doing something right. Er möchte einfach, da dich erleben wird, was Gutes tust. You decide. Du entscheidest jetzt. So this week I was in Hornbach. Jetzt war ich beim Hornbach, nicht beim Obi. And in Hornbach they don't have all these little tape measures when you walk into the store. Und beim Hornbach gibt es ja nicht diese Maßbänder, wenn man direkt reinkommt. And Obi just grab one and start measuring like this. Beim Obi kannst du es gleich mitnehmen und dann kannst du dann alles messen. And then you take it with you and you buy it because it's 1 euro. Und dann nimmst du es nachher mit, praktisch, weil es ist halt 1 euro. But in Hornbach they don't have that, so you got to go borrow the one that costs 16 euro and it's wrapped in the package. Du musst dir das leihen praktisch, was vielleicht 16 Euro kostet, so, und das ist dann noch eingewickelt irgendwie. I'm measuring everything and then I'm waiting alles. In line. Da bin ich da in der Schlange. And I'm in line, I'm getting closer and closer and then ich komme näher zur Kasse. I see this big tape measure that I don't want. Und dann sehe ich da dieses riesige Maßband, was ich eigentlich gar nicht brauche. One day after I said take it back. Einen Tag, nachdem ich gesagt habe, hey, bring das zurück. So what do I do? Was mache ich jetzt mit dem Maßband? And I laughed. I said, take it back. Und ich lache und sage, okay, bring was zurück. I'll be back. Kleinen Moment, yeah. Gleich wieder da. I walked it all the way, like 7 aisles, you know. Ich bin da 7 Gänge nach hinten gegangen. But on the way back, auf dem Weg zurück, I was feeling mighty good. Habe ich mich echt gut gefühlt. And as I got closer to my cart, I felt like, als dann beim Auto war, ja, I did the right thing. Ich habe das Richtige gemacht. And the Lord is watching because he just loves to bless. Und der Herr, er schaut zu und er möchte einfach segnen. So today, just shortly, I want to talk about how to invest in your SQ. Und heute möchte ich einmal ganz kurz sprechen darüber, wie man in den SQ, den spirituellen Quotienten, investiert. Because we make withdrawals on our PQ or IQ or EQ. Wir tun da immer etwas abheben, da im PQ, im EQ und den anderen. When you react, wenn du zum Beispiel reagierst, when you're unfair, vielleicht unfair, when bist, you're dishonest, oder unehrlich bist, when you do something wrong, wenn du etwas verkehrtes you machst, are making a withdrawal, dann ist das wie eine Abhebung von dem Konto. On one of your bank accounts. Das ist wie ein Abheben von deinem Konto. And when you make enough withdrawals, wenn du da aber nur genug abgehoben hast, without making deposits, ohne da vielleicht etwas vorher eingezahlt zu haben, it's called bankruptcy. You go bankrupt. Du wirst bankrott. And one of your capacities just goes into the red. Und es gibt dann eine deiner Kapazitäten, die einfach ins Rote geht. You might be this physical athlete, vielleicht ist es dieser Sportler, but you're an emotional wreck. Aber dieser Sportler wird zu einem emotionalen Wrack. Or you're a mental case. Oder vielleicht wirst du da zu einem We say in English, a mental case. You have mental problems. Aber vielleicht hast du irgendwie geistige Probleme. SQ. Der spirituelle Quotient. The greatest way to invest in your SQ. Die größte Möglichkeit in dein SQ hinein zu investieren. Is to let God love you. Ist einfach, dass du dich lieben lässt von Gott. Let God love you. Lass es zu, dass Gott dich liebt. Now what does that mean? Let God love you. Lass dich einfach von Gott lieben. Was heißt How das? Do you let God love you? Wie lässt man es zu, dass Gott einen einfach liebt? Do I take a walk and vielleicht gehe ich spazieren. God love me. Gott, bitte jetzt, liebe mich. I don't feel anything. Love me. Hier. Love me. Bitte lieb mich. I want to feel your love. Ich möchte deine Liebe fühlen. It could work actually. Das könnte funktionieren. But the greatest way to experience God loving you. Aber die großartigste Möglichkeit, die beste zu erfahren, wie Gott dich liebt. There's many ways. Da gibt es viele Möglichkeiten. But I think the number one way. Aber die erste und beste. Is to let God. Ist einfach zuzulassen, dass Gott. Cleanse you. Dich reinigt. It is such a deep feeling. Das ist einfach ein Gefühl, was dann so tief durch und durch geht. To be cleansed. Einfach gereinigt zu werden. Wow. When I was 18 years old, als ich 18 Jahre alt war, I was just a filthy cup inside outside. Ich war einfach wie ein schmutziges Gefäß, I had innen such und außen. A filthy mouth. Ich hatte so einen dreckigen Mund. Such filthy thoughts. Und die Gedanken, sie waren schmutzig. I was just so living for myself. Ich habe einfach so sehr nur für mich selbst gelebt. And then I was led to the Lord on September 20th. 1976. Dann wurde ich zum Herrn geführt am 20. September 1976. Yeah, on a Monday morning. An einem Montag früh. At the university. Es war in der Universität. A lady saw my crucifix. Da gab es eine Dame, die sah mein Kreuz. She asked me, young man, what does a crucifix mean to you? Sie fragte, junger Mann, was bedeutet dieses Kreuz für dich? I said, everything. Kann alles sein. I think. She said, "Have you ever given your life to Christ? Hast du dein Leben je Christus gegeben? Have you ever asked Jesus to come into your life?" Hast du je einfach Jesus gebeten, dass er in dein Leben kommt? I had no idea what she was talking about. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie These da sprach. These words had never hit my ears. Diese Worte sind mir nie zu Ohren gekommen. So I went to a meeting. Ich ging da zu einem Treffen mit. I talked to a few people there. Und ich sprach mit den verschiedenen Leuten dort. And then they invited me to ask Jesus to come into my life. Und dann haben sie mich eingeladen, gebeten, dass ich Jesus in mein Herz aufnehme. And that day I prayed. I said, God, forgive me. Und da habe ich gebetet, Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Cleanse me. Reinige mich. And I prayed according to a promise. Und ich habe da gebetet nach einer Verheißung, die mir gegeben wurde. Which is very important. Und das ist sehr wichtig. The promise was, I knock at the door. Und die Verheißung war, ich klopfe an die Tür. And if you open, I will come in. Und wenn du die Tür öffnest, werde ich hereinziehen. So I said, Jesus, come in. Jesus, zieh ein. And my life changed from that moment. Und mein Leben hat es total verändert in diesem Moment. I had such a deep peace from that moment on. Ich hatte so einen tiefen Frieden ab diesem Moment. That I could never forget it. Dass ich seitdem nie wieder vergessen I konnte. I reference it the rest of my life. Und ich kann mich jeden Tag meines Lebens wieder darauf beziehen. My mother said something's wrong with you. Meine Mutter sagt, es ist verkehrt. Something's different. My friends all saw it. Everybody saw it. Alle haben gesagt, Park, schau, das ist etwas anders. Was ist los? God loved me. Gott, er hat mich geliebt. If you want to be loved by God, wenn du von Gott geliebt werden möchtest, take a walk. Geh einfach spazieren. And just be honest before him. Und sei einfach ganz ehrlich vor ihm. And say, Lord, I would like to be loved by you. Herr, ich möchte einmal von dir geliebt werden. In a very personal way. In einer ganz persönlichen Art und Weise. I know that you love me by sending Jesus. Ich weiß, du hast mich geliebt, indem du Jesus gesandt hast für mich. I want to make a deposit in my SQ. Aber ich möchte jetzt etwas einzahlen auf meinen SQ. In my heart. In mein Herz. Would you love me? Würdest du mich bitte lieben? And then be honest before God. Und dann werde einfach ganz ehrlich vor Gott. And say, let's start by cleansing the inside of the cup. Herr, beginnen wir einfach damit, dass wir das Innere des Gefäßes einfach reinigen. And let the Holy Spirit search your soul, your heart, dass der Heilige Geist einfach dein Herz erforscht, deine Seele. And bring to your mind situations. Dir dann einfach einen Sinn diese Dinge, diese Situationen bringt. This is what the Holy Spirit does. Und das ist genau das, was der Heilige Geist macht. And then honestly just repent to God and say, God, I want forgiveness. Und dann sei einfach ganz ehrlich und offen und sag, ich bereue das, es tut mir leid. Cleanse me. Ich möchte Vergebung haben, reinige mich. I've been such a jerk. Ich bin einfach so ein Kerl. I took a walk with someone this week. Diese Woche bin ich mit jemandem spazieren gegangen. And they said they were telling me how mean they were to somebody. Und sie haben mir da erzählt, wie gemein sie waren gegenüber jemand anderem. And then I finally stopped them. I said, you know what we call that in America? Weißt du was? Weißt du, wie wir das nennen in Amerika? And I said it. Und ich habe es der Person ausgesprochen. I can't say it here, but I said it. Ich kann es hier nicht aussprechen, aber. And they looked at me. Und die hat mich angeschaut, die Person. I said, you are a blank. Du bist ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Just one word. Ein Wort. And they looked at me and they said, that's right. That's right. Die Person hat gesagt, das so stimmt. Go before God and be cleansed. Geh vor Gott und lass dich rein. And let him love you. Und lass ihn dich lieben. Remember in John chapter 13? In Johannes Kapitel 13. Where Jesus after eating with the disciples. Nachdem Jesus mit den Jüngern gegessen hatte. Right, he took out a rag and some water. So ein Tuch und eine Schüssel Wasser. And he started washing their feet. Und er fing an, ihre Füße zu waschen. And he came to Peter and said, und er kam zu Petrus hin. He came to Peter and Peter said, Lord, you will not wash my feet. Und Petrus sagt zu Jesus, Herr, du wirst meine Füße nicht waschen. What was he saying? Was sagte er? I'm not going to allow you to love me. Ich lasse es nicht zu, dass du mich so liebst. And that's the story in this world. Und das ist genau die Geschichte in der I'm Welt. I'm not going to allow you to love me. Ich werde es nicht zulassen, dass du mich liebst. And the Lord said to Peter, if I don't wash your feet, aber der Herr sagt zu Petrus, wenn ich dir deine Füße nicht wasche, you will have nothing to do with me. Dann hast du mit mir nichts zu tun. And Peter said, Petrus sagt, wash my head, wash my whole body. Ja, Mann, ganz, vom Kopf bis Fuß. And the Lord said, you don't need it. Er sagt, na, das brauchst du nicht. Just your feet. Just your feet. Die Füße. Just your feet. That represents your walk every day. Das stellt einfach deinen Wandel jeden Tag dar. Every day you can let God love you. Jeden Tag kannst du es einfach erleben und zulassen, dass Gott dich liebt. By being honest about all the things that go wrong in a day. Indem du einfach ehrlich bist über all die Dinge da, die da täglich verkehrt laufen. And just let him love you. Und lass es zu, dass er dich liebt. The Bible says, cast your cares upon him. Die Bibel sagt, werft eure Sorgen auf ihn. Because he cares for you. Denn er sorgt sich ja um euch. Lord, you said, Herr, that I should cast my burden upon you. Ich soll einfach meine Last auf dich legen. Because you care for me. Denn du sorgst dich um mich. And I've got a problem and I don't know what to do. Und ich habe da ein Problem und ich weiß nicht, was ich tun soll. I'm going bankrupt. Bin eigentlich bankrott. I'm doing this or that or mach das, wow, I mean, und das auch. My car accident, I don't know what to do. Dann war da der Unfall, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Cast your care upon him. Werfe deine Sorgen auf ihn. And let him love you. Und lass es zu, dass er dich and liebt. Sometimes it's very helpful to write it out. Und manchmal ist es sehr hilfreich, es einfach auszuschreiben. Make a list, get a piece of paper. Mach deine Liste, nimm ein Stück Papier, dear Father, auf. Lieber Vater, I submit the following list of cares to you. Ich gebe dir da diese Liste, ich gebe sie dir jetzt ab. These are the things that concern me. Das sind die Dinge, die mich da so bewegen. And you start to write. Und dann schreibst du Sachen auf. And you just keep writing. Du schaust und machst du weiter and und you schreibst. Turn the page and you just keep nächste writing. Seite. Und schreibst und until schreibst there's nothing Seele, left. Bis nichts mehr then übrig you read it again. Dann liest es dir noch einmal and durch. You say, God, I give this to you. Gott, ich gebe es dir hin. If it's on a piece of toilet paper, you can just roll it up and flush it away. Und wenn das vielleicht auf einem Stück Klopapier ist, dann kannst du es einfach zusammenrollen. If it's on an A4, you can just burn it. Und wenn es auf einem A4 ist, einfach verbrennen. Get it off you and give it to God. Werd es einfach los und gib es Gott ab. And let him love you. Und lass dich lieben von let ihm. Him love you. Lass that's the greatest way to invest. Und das ist die großartigste Möglichkeit, einfach eine Investition in diese Kapazität zu erleben. And just to close, um abzuschließen. There's just one story in the Gospel of Luke. Es gibt da eine Geschichte im Lukas-Evangelium. Jesus is invited to a Pharisee's house. Jesus wird eingeladen bei einem Pharisäer. And he went. Und da ging es sogar the hin. Guy's name was Simon. Und dieser Mann hieß Simon. So the Lord came and he laid down as they used to do. They lay down at the table. Der Herr kam. Sie legten sich zu Tisch, wie es damals die Gewohnheit war. On pillows and suddenly there's a woman. There's a woman comes in behind him. Und plötzlich kommt da seine Frau von hinten. And she's crying. Und sie hat Tränen in den Augen. She's crying so much that the tears are going all over the Lord's feet. Und es kommen ihr so viele Tränen, dass sie einfach herunterströmen auf die Füße des Herrn. So she kneels down and she begins to dry his feet with her hair. Und sie kniet sich sofort nieder und fängt sie an, praktisch seine Füße mit ihren Haaren zu trocknen. And then she starts to kiss his feet. Und dann beginnt sie, seine Füße zu küssen. And then she pulls something out. Und dann nimmt sie etwas heraus. A little vial of expensive perfume. Ein kleines Fläschchen, ganz teures Parfum. She pours it all over his feet. Und da schüttet sie das über seine Füße. Simon the Pharisee. Und Simon der Pharisäer. Whispers to someone. Er flüstert zu jemandem. Hast du das gesehen? If he was a prophet, ein Prophet, he would know what type of woman this is. Wenn er ein Prophet wäre, hätte doch gewusst, was für eine sie ist. And Jesus said, und Jesus sagt, Simon, I have something to say to you. Simon, ich möchte etwas sagen. Simon says, say on. Ja, Rabbi, sprich. Simon, there was a man who had two debtors. Simon, da gibt's einen Mann, der hat zwei Schuldner. One who owed 500 and one who owed 50. Da gibt's einen, der schuldete 500, der andere 50. Neither could pay back, so he forgave them both. Keiner konnte es zurückzahlen. Er hat den beiden das vergeben. He canceled them. Einfach Schulden ausgelöscht. Which one do you think loves him more? Wer denkst du, wird ihn mehr lieben? I suppose the one who owed him more. Ich nehme an, vielleicht der ihm mehr geschuldet hat. Exactly. Genau. Now Simon. Simon. I came into your house. Ich bin in dein Haus gekommen. You didn't even give me water for my feet. Du hast mir nicht einmal Wasser für meine Füße gegeben. You think of that offense. Denk einmal dann, was für eine Beleidigung das ist. The Lord comes to a Pharisee's house. Der Herr kommt zum Haus eines Pharisäers. And the Pharisee doesn't even give him water for his feet. Und der Pharisäer trägt noch nicht mal so viel Sorge um ihn, dass er ihm nicht die Füße wäscht. He says, Simon, you didn't even give me water for my feet. Du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße. This woman has been washing my feet with her tears and her hair. Diese Frau hat meine Füße gewaschen mit ihren Tränen und abgetrocknet mit ihren You didn't Haaren. Even give me a kiss. Du hast mir nicht einmal einen Kuss gegeben. She's been kissing my feet since she came in here. Sie küsst meine Füße, seitdem ich hereingekommen bin. You didn't give me any oil for my forehead. Du hast mir kein Öl gegeben, um mich zu salben für die Stirn. And she's given perfume for my feet. Sie gibt Parfum, ihr Parfum für meine Füße. And I tell you this. Und ich sage dir, her sins are forgiven. Ihre Sünden sind ihr vergeben. Because she loves much. Denn wie viel hat sie geliebt? It means it is evidenced by her love. Denn es ist einfach sichtbar in ihrer Liebe. She has been forgiven. Ihr ist Vergebung zuteil geworden. It means that at some point this woman heard the Lord. Das heißt, in einem Moment hat sie den Herrn wahrgenommen. Speaking somewhere. Wie er einfach gesprochen hat. She was in the crowd, just like people are here today. Vielleicht war sie irgendwie in diesen Mengen, die ihm folgten. She heard him speaking. Wie heute Leute hier sind und and sie hörten she ihn sprechen. Received the love of God. Und in diesem Moment empfing sie die Liebe Gottes. She let God love her. Sie ließ sich einfach von Gott lieben. And it so transformed her SQ. Und es hat einfach ihre spirituelle Kapazität so verwandelt, that it transformed the rest of her. Dass es einfach den ganzen Rest von ihr verwandelt hat. And out of love for Christ, und aus Liebe für Christus, she did this good thing. Hat dann diese gute Tat gewirkt. Last week's message. Letzte Woche, die we Botschaft. We do good. Wir tun gute Dinge. Not because we're good. Nicht weil wir gut sind. We do good because we're loved. Sondern vielmehr weil wir geliebt sind. Have you ever received God's love? Hast du je Gottes Liebe wirklich empfangen? Let's pray this morning. Lass uns einfach heute früh beten. Maybe you would like to receive God's love this morning. Vielleicht möchtest du einfach hier Gottes Liebe empfangen. Maybe the Lord is speaking to you. Und der Herr spricht zu dir. Would you pray with me? Magst du einfach mit mir beten? And then I'll pray for you. Und dann werde ich für dich beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, ich danke dir einfach heute früh. That you are the same yesterday, today and forever. Du bist der gleiche. Gestern, heute und für immer. The same Jesus that rose from the dead. Der gleiche Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Is watching everything. Er beobachtet alles. Watching for someone to do what's right. Er schaut danach, ob es da jemand gibt, der das Rechte tut. Receiving his forgiveness. indem er einfach seine Vergebung empfängt. Is the right thing to do. Denn das ist das Richtige, was man tun kann. Pray with me this prayer. Bete einfach mit mir dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. I have many sins. Da sind viele Sünden. All kinds of different ones. Oh, das sind all die Dinge. Die verschiedenen Dinge. Please forgive me. Bitte vergib mir. There's so many I can hardly name them. Das sind zu viele, ich kann sie gar nicht mal aufzählen. Cleanse my cup. Reinige mein Gefäß. So much I don't understand. Da gibt es so viel, was ich gar nicht verstehen kann. Cleanse me today. Forgive me. Bitte reinige mich. Vergib mir heute. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Speak these words this morning quietly. Sprich das einfach im Stillen für dich aus. But speak them. Aber sprich es aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. God, forgive me. Gott, bitte vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Say these words. Sag diese Worte. Who died for me? Der für mich gestorben ist. On that cross. An diesem Kreuz. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening. Dankeschön fürs Zuhören.